يقول الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الله الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد. Dies ist der 81. Fajr-Unterricht und das Buch Jami' al-Ulum al-Hikam von Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Und wir sind gerade beim 18. Hadith. An Abi Dharr und Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhumah an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح. Von Abu Dharr und Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhuma, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Fürchte Allah, wo immer du bist, und folge der Sünde einer guten Tat und es löscht sie, und verkehre mit den Menschen mit einem schönen Benehmen. Überliefert bei Tirmidhi, und er sagte Hadith und Hasan, und in manchen Versionen Hadith und Hasan und Sahih. طيب. Ibn Rajab rahimahullah sagt weiter: Und Allah berichtete von den Engeln, dass sie für die Mu'minin, die Ta'ibin sind, die Tauber machen, Dua machen. Dua machen mit der Vergebung und Schutz vor Sünden. Okay? Und die Buße ist davon. Yani ist vom Schutz der Sünden und Vergebung. Weil was bedeutet Buße auf Arabisch? Takfir. Weil Takfir kommt von Kufr. Und Kufr bedeutet im sprachlichen Gebrauch etwas zu bedecken. Etwas zu bedecken. Okay? Jetzt sollen die Geschwister inshallah nicht durcheinander kommen. Es gibt für jedes Wort, für jedes Fachbegriff in der Scharia, gibt es eine sprachliche Bedeutung und eine Istilah oder Schar'i Bedeutung. Kommt darauf an. Okay? Eine Schar'i Bedeutung ist, wenn dieser Begriff von Allah oder seinen Propheten erklärt wurde. Und Istilah ist, worauf sich die Gelehrten geeinigt haben für die Bedeutung. Okay? Ungefähr, ja. Okay, natürlich gibt es dann yani in dieser Sache sehr viele Unterteilungen. Das interessiert uns jetzt nicht. Aber das ist ein Bereich von Usul al-Fiqh, dass man das versteht. Mich interessiert nur, dass man versteht, dass für jedes Wort, in der Scharia eine sprachliche Bedeutung gibt, die nicht unbedingt mit der Scharia-Bedeutung oder Istilah-Bedeutung übereinstimmen muss. Okay? Wie, was? Was haben wir zum Beispiel gelernt? Ja, nehmen wir Abu Askar. Abu Askar. Was bedeutet Ibadah in der Sprache? Hast du es? نعم الخضوع الخضوع الخضوع نعم ذات نخ noch nicht fertig. الخضوع والانقياد والتذلل اوكي okay. الخضوع والانقياد والتذلل نخ 45 ليجستوتس اخي اوكي الخضوع ist Unterwürfigkeit Unterwürfigkeit الانقياد ist die Gehorsamkeit und التذلل ist die Demut jedoch das ist die sprachliche Bedeutung ja Jedoch, in der Scharia ist was, wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah gesagt hat, das will ich von Jundiyatullah wissen. Okay, ist der gerade nicht da. Dann Fisa Bilillah von Usaid. Ah, sie ist doch da. Bismillah. Na. Eine umfassende Bezeichnung, ja. Langsam, langsam, wir haben Zeit. Naam, eine umfassende Bezeichnung für alles, was Allah liebt und, und ihm wohlgefällt, ja. Von den innerlichen und äußerlichen, ja. Aussagen und Taten. Mashallah. Barakallahu fikum. Und wo ist Naam, Achi? Ich hab dich, Achi, aber du warst gestern dran, deswegen kommst du. Wie viele darfst du machen? Was meinst du, Achi? Allah, Achi, mach 20, Bismillah, wenn du es unbedingt machen willst. Okay. Das ist natürlich diese Erklärung von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah ist in Al-Fatawa-Sammlung. Das heißt, wir haben zwei Bedeutungen. Okay? Zwei Bedeutungen, die auch miteinander zu tun haben. Die haben miteinander was zu tun. Aber im Islam gibt es eine bestimmte Bedeutung als die Scharia-Bedeutung. Okay? Oder den Fachbegriff in der Scharia. Okay, dann haben wir hier was, welchen Begriff? Al-Kufr. Al-Kufr kommt von etwas Bedecken. Oder Undankbarkeit. Ha? Kufr und Ni'am ist was? Undankbarkeit. Okay. Was ist aber die Scharia-Begriff für Scharia-Bedeutung von Al-Kufr? Al-Kufr ist das Gegenteil von Islam. Okay. Al-Kufr ist das Gegenteil von Islam und das ist jede Tat oder Aussage oder Glauben im Herzen, welches den Islam auflöst. Okay? Sache Abu Omar. Okay? Na, ist genau das Gegenteil von Iman oder Islam. Weil إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. Okay? Das ist auch eine wieder eine Sache. Wenn man sagt Iman, dann ist damit auch der Islam gemeint. Und wenn man Islam sagt, ist damit auch der Iman gemeint. Außer sie werden beide miteinander erwähnt, dann ist jedes, dann hat jedes eine eigene Bedeutung. Okay, das haben wir schon gelernt. Okay? Deswegen sagen wir, Al-Kufr huwa aksul Iman. Ist das Gegenteil von Iman oder Islam, egal wie du es sagst. Okay? Und das ist jede Aussage, Tat oder Glauben, welches den Islam auflöst. Dass man den Kufr nur auf Leugnen oder Ablehnen bestimmt, ist die Aqidah von Fisabilillah antwortet. Und zwar Usaid. Die Begrenzung der Bedeutung des Kufrs auf Leugnung und Ablehnen ist die Aqidah von welcher Gruppe oder welcher Sekte? Barakallahu fiq. Murji'a. Weil das Leugnen ist eine Herzenstat. Und Ablehnen ist eine Herzenstat. Okay? Damit ist zumindest so gemeint. Okay? Die Aqidah von Irja. Und deswegen, und in diesem Problem, und in dieser Sache fallen auch sehr viele Brüder. Leider beim Übersetzen oder beim Reden. Indem sie was sagen? Indem sie Kufr mit was übersetzen? Ha? Wer kann das sagen? Abu Muhammad. Bismillah. Nein. Ja, einerseits schon. Ungläubig. Genau. Indem sie Kuffar und Kuffar mit Unglauben oder Ungläubige. Okay. Übersetzen. Hören wir zu. Jeder, der hier ist, machen eins. Yalla. MashaAllah. Wo ist Abu Jandal? Ja, Abu Jandal. Kann es mal sagen, bitte. Keiner hat Red dort. Nein, Achi. Sonst hättest du nicht schreiben können. Ja, Abu Jandal. Okay. Okay. Also noch einmal. Jemand, das ist der Fehler, den Kufr mit Unglauben oder Leugnung zu verstehen, ist die Aqidah von was? Oder ähnelt der Aqidah von was? Ja, Abu Jandal. Okay, noch einmal. Ich wiederhole, ja. Wir haben gesagt, noch einmal, kein Problem, ach. Wir haben gesagt, Kufr kommt von was? Ja, Muqatila. In der sprachlichen Bedeutung. Nein. Nicht antworten. Keiner antwortet. Okay. Dann Abu Saifullah al-Almani. In der sprachlichen Bedeutung. Ach, ich habe gesagt, keiner antwortet. Allah yahdik. Khair inshallah. Jazakallah khair. Okay, da. In der sprachlichen Bedeutung, der Bruder hat schon geantwortet. In der sprachlichen Bedeutung kommt der Kufr von etwas zu bedecken. Okay, das ist die sprachliche Bedeutung von Kufr. Okay, etwas zu bedecken. Oder manchmal auch was? Undankbarkeit oder Leugnung. Ha? Okay? Verstanden? In der islamischen Bedeutung, was ist Kufr? Ja, keiner antwortet. Abu سيف الله الألماني. In der Sprache, in der islamischen Bedeutung, was heißt Kufr? Abu Saifullah, bist du da? Okay, Dienerin Allahs. Bist du da? Auch nicht. Okay. Ja, du, genau du. Was bedeutet Kufr in der islamischen Bedeutung? Wenn jemand die Frage nicht beantworten kann, wenn ich ihm auch. Nein, in der islamischen Bedeutung. In der islamischen. Nein. Okay, Abu Muhammad al-Ansari. Auch nicht. Keiner antwortet, außer wenn ich ihn aufrufe. Damit ich alle, damit jeder drankommt, inshallah. Okay? Ja. In der islamischen Kontext, in der islamischen Bedeutung, im islamischen Fachbegriff. Nicht ganz, Achi. Alles von Aussagen, Überzeugungen im Herzen und Taten. Gedanken nicht, Achi. Gedanken nicht. Für Gedanken gibt es keine Sünden, Achi. Solange man das nicht ausspricht oder tut. Okay? Alles, jede Aussage, Tat und Überzeugung oder Glauben im Herzen, welches den Islam auflöst. Allahu musta'an, nadhak Allahu sinnak. Allahu musta'an. Okay. Jede Aussage, Tat und Überzeugung im Herzen, welches den Islam auflöst, kaputt macht. Ja? Und das ist das Gegenteil von Abu Jandal. Von Iman oder Islam. Und deswegen ist es falsch, was den Kufr mit was zu übersetzen, ja. Yusha? Deswegen, aus diesem Grund ist es falsch, den Kufr mit was zu übersetzen? Mit drei Sachen haben wir gesagt. Okay, dann antwortet Abu Jandal. Alaikum salam. Oder dann antwortet Abu Askar. Abu Askar? Eines ist Leugnung, zweitens Unglaube und drittens Ablehnung. Okay? Und drittens ist Ablehnung. Da, Abu Jandal, hörst du mit? Na. Achi, Undankbarkeit ist eher mehr die im bestimmten Kontext eine sprachliche Bedeutung. Okay? Im sprachlichen Kontext ist es eher mehr, aber das erkennt man aus dem Kontext. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zum Beispiel, über die Frauen, dass, yani, dass es eine große Sünde ist, ha? Und er nannte es Kufr und Ni'am. Und er wurde gefragt, was ist Kufr und Ni'am? Er sagt, yani, Kufr der Gabe. Er sagt, was ist Kufr der Gabe? Er sagt, der eine von euch ist so und so lange zu seiner Frau gut, und dann einmal ist er zu ihr schlecht, dann sagt sie ihm, du warst nie gut zu mir. Okay, so versteht man aus diesem Kontext, welcher Kufr? Ja, Abu Muhammad. Yakfurna al-Ashir, na'am. Barakallahu fiik. Das ist Undankbarkeit ist. Okay? Na'am. Barakallahu fiik. Abu Jandal, wo bist du? Ich habe wiederholt für dich. Okay, kapiert, Achi? Alle haben verstanden? Okay, und das ist leider ein Fehler, in dem sogar viele unserer Brüder und sogar wir früher gefallen sind, indem wir Kufr entweder mit Leugnung übersetzt haben oder mit was? Mit Unglaube. Oder Kuffar, über die Kuffar sagen viele Brüder leider, Ungläubige. Nein, er ist ein Kafir. Er ist ein Kafir. Okay? So wie Allah Azza wa Jal ihn genannt hat. Okay? Sogar die Kuffar wissen jetzt, was Kuffar sind. Was Kafir ist. So wie letztens, wo ich ein Interview hatte mit Spiegel TV, da fragte mich, bin ich für Sie ein Kafir? Dann antwortete ich ihm, du bist nicht nur ein Kafir für mich, du bist ein großer Kafir für mich. Allah muss da ein. Möge Allah also das Spiegel TV vernichten. Okay. Und von dieser Bedeutung kommt was? Kommt At-Takfir, Takfir al-Dhunub. Von dieser Bedeutung kommt Takfir al-Dhunub. Dass der Kufr, Takfir der Sünden. Das heißt, dass diese Sünden verbüßt werden. Und RTL und CDF und alle. Möge Allah Azzajal sie alle vernichten. Okay? Oder uns erbeuten lassen, bi'idhnillah. Noch einmal. Konzentrieren wir uns bis Binilla, meine Brüder und meine Schwestern und alle. Okay? Achi Shahadatan, bist du da, Achi? Naam, habe ich genauso gesagt, Achi. Okay, noch einmal. Von dieser Bedeutung von Kufr kommt was? Der Takfir. Takfir al-Dhunub. Okay? Und hier ist die sprachliche Bedeutung gemeint, mehr als die islamische Bedeutung. Okay? Dass die Sünden verbüßt werden, yani bedeckt werden, yani gelöscht werden. Okay? Weil, Ibn Rajab sagt, weil der Ursprung des Kufrs ist, was? Etwas zu bedecken. Genauso. Ist genauso etwas zu bedecken. So, wenn du eine Sünde machst und du folgst sie mit einer guten Tat, dann hast du die Sünde was? Bedeckt. Ja, ne, gelöscht. Okay? Und es wurde gesagt, entschuldige, nein, und manche der späteren, ja, ne, Gelehrten, haben zwischen Vergebung und Takfir Dhunub unterschieden. So haben sie gesagt, dass der Takfir der Sünden, yani die Verbüßung der Sünden, dass die Wirkung oder dass die Spur der Sünde gelöscht wird. So, als wäre er nie gewesen wäre. Als hätte diese Sünde nie existiert. Okay? Und die Vergebung beinhaltet neben dem, dass Allah gütig ist zu seinem Dienern. Großzügig und gütig zu seinem Diener ist, neben der Löschung der Sünde. Und darin ist Bedenken, sagt Ibn Rajab, rahimahullah. Und es kann auch erklärt werden, und damit gedeutet werden, dass die Vergebung der Sünden durch die guten Taten wandelt diese Sünden zu guten Taten um, zu Hasanat. Und dass sie verbüßt werden durch das, womit man verbüßt hat, das lässt die Sünde nur löschen. Yani, manche Gelehrten haben gesagt, dass die Verbüßung der Sünde die Spur und die Wirkung der Sünde weglöscht. Okay, so als hätte nie existiert. Und manche sagen, und sie sagen auch, dass die Vergebung beinhaltet, dass Allah gütig ist und großzügig ist zu seinen Dienern. Und darüber ist Bedenken. Und es kann auch damit gedeutet werden, sagen manche Gelehrte, dass die Vergebung der Sünden durch die guten Taten, wenn deine Sünden dir vergeben werden, durch die guten Taten, wandelt diese Sünde zu einer guten Tat um. Und wenn sie durch eine Buße verbüßt werden, dann wird sie nur gelöscht. Und darüber ist auch Bedenken. Denn es ist bestätigt, dass die Sünden, für die bestraft wird mit dem Eintreten im Feuer, zu guten Taten umgewandelt werden. So. Diejenigen, die mit einer guten Tat aber verbüßt werden, so ist das eher eine Buße dafür als das andere. Und das beinhaltet zwei Bedeutungen. Zwei andere Bedeutungen. Erstens, dass die Vergebung nur geschieht, wenn man nicht bestraft wird. Wenn Allah einen nicht bestraft wird. Okay? Weil es ist ein Schutz vor das Böse der Sünde allgemein. Vollkommen. Okay? Das heißt, dass wenn Allah jemanden vergibt, dann bestraft er ihn nicht. Weil die Vergebung ist Schutz für das alles, die Konsequenzen der Sünde. Okay? Und die Verbüßung der Sünde kann geschehen nach der Bestrafung. Die Verbüßung der Sünde kann geschehen nach der Bestrafung. Oder kann fallen nach der Bestrafung. Denn die Dunya-Heimsuchungen alle sind eine Buße für die Sünden. Und trotzdem ist das auch ihr Lohn. Denn sie haben nur keinen anderen Lohn außerdem. Entschuldige. Denn ich habe eine Zeile übersprungen. Denn die Dunya-Heimsuchungen allesamt sind was? Eine Buße für die Sünden. Und sie sind auch Strafen. Und ebenso die Vergebung fällt mit der Bestrafung und ohne. Yani, wenn jemand in seiner Dunya heimgesucht wird mit einer Strafe, mit einer Heimsuchung, Krankheit, irgendwas, ja, dann ist das eine Buße für Sünden und gleichzeitig was? Eine Strafe. Und ebenso die Vergebung fällt mit der Bestrafung und ohne die Bestrafung. Ohne die Bestrafung. Genauso auch die Rahma, die Barmherzigkeit. Und die zweite Bedeutung ist, dass die Bußen von den Taten, was Allah gemacht hat, dass die Bußen von den Taten sind, welche Allah gemacht hat, damit was, oder gelassen hat, damit sie was, die Sünden verbüßen. Damit sie die Sünden verbüßen. Und dies ist auch ihr Lohn. Sie haben keinen anderen Lohn. Okay? Jedoch das Überwiegende bei den Bußen ist, dass sie von dem ist, was die Neigung der Nafs oder der Nufus widerspricht. Ja, eine Buße ist meistens was? Ich antworte gleich, inshallah. Eine Buße ist was? eine Buße ist meistens, okay, eine, etwas, was die Neigung der Nafs widerspricht. Okay? Und auch anstrengend ist. Wie was? Wie die Meidung der großen Sünden. Die Meidung der großen Sünden hat Allah gemacht als eine Buße für die kleinen Sünden. So ist das anstrengend und das widerspricht auch der Neigung der Nafs. Was aber die Taten betrifft, womit die Sünden vergeben werden, so ist das alles andere außerdem. So ist das anders als dem, meine ich. So, versammelt sich darin oder vereint sich darin die Vergebung und die Belohnung. Wie was? Al-Dhikr, Gedenken Allahs. Damit schreibt Allah die guten Taten und löscht auch damit was? Die Sünden. Und auf diesen, nach dieser Ansicht oder nach dieser Art unterscheidet man zwischen die Bußen von den Taten und die anderen. Ja? Was aber die Verbüßung der Sünden und ihre Vergebung betrifft, wenn sie zu Allah bezogen werden, so ist es kein Unterschied zwischen den beiden. So ist das gleich. Ja, wenn Allah sagt, يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, ist beide Bedeutung gleich. Wenn Allah sagt, er verbüßt euch eure Sünden, oder er sagt, er vergibt euch eure Sünden, ist die Bedeutung gleich, dass die Sünde, dass Allah sie vergibt. Nach der ersten Bedeutung ist bei ihnen, ist zwischen beiden dann ein Unterschied auch. Yani bei Allah Azza wa Jal. Okay? Yani wenn man die erste Bedeutung nehmen, dass die Vergebung nur geschieht, wenn man nicht bestraft wird, und dass die Verbüßung dafür da sind, dass Allah damit die Sünden löscht, und nach der zweiten Bedeutung, das ist die erste Bedeutung, und das wäre dann bei Allah kein Unterschied. Okay? Und für diese Deutung gibt es zwei Bezeugnisse. Erstens die Aussage von Ibn Umar radiallahu anhuma, als er seinen Diener die Freiheit geschenkt hat, den er geschlagen hatte, er sagte, ich habe, oder in seiner Freiheitsschenkung gibt es keinen Lohn. Okay? Weil es eine und er argumentierte damit, dass es eine Buße ist. Und der zweite Beweis ist, dass die Dunya-Heimsuchungen allesamt die Sünden vergeben, die Sünden verbüßen. Und viele der Sahaba und andere von den Salaf sagten, darin ist kein Lohn neben der Verbüßung. Yani wenn eine Dunya-Heimsuchung jemand trifft, so ist das, sagen viele, dass es darin, der bekommt keinen Lohn dafür. Es verbüßt ihm nur die Sünde und das reicht ihm schon. Okay? Auch wenn manche von ihnen dies widersprochen haben. Okay? Und man sagt nicht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Verbüßungen oder die Bußen in den Hadith mit den schönen Wudu machen, in den Zeiten, wo man das hasst. Ja, und dass man viele Schritte zum Gebet macht und so weiter. Ja, und er sagte, wer dies macht, der lebt im Guten und stirbt im Guten. Und er wird von seiner Sünde frei, wie am Tag, an dem seine Mutter ihn geboren hat. Okay? Und dies allesamt neben, yani diese Bußen, dass man viel betet, dass man viele Schritte zum Gebet macht und dass man Wudu macht in den Zeiten, wo man das fasst und so weiter, in, neben, dass sie die, die Sünden, natürlich die kleinen Sünden verbüßen, daneben ist auch was, erheben sie die Stufen und man bekommt dafür auch Lohn. Weil wir sagen, in der Tat können sich, in der einen Tat können zwei Sachen vereint werden. Das mit der eine, einerseits, dass sie damit die Stufen erhöht werden und mit der anderen Seite, andererseits was, die Sünden verbüßt werden. So, der Wudu selbst, man wird dafür belohnt. Jedoch, wenn man Wudu macht in der Kalt, in der Kälte, in der starken Kälte, ist das von dem was? Von dem Leid. Von dem Leid der, der Nafs in der Dunya. So ist das was? So ist das auch in diesem Zustand eine Kafara, eine Buße. Okay? In den, wenn es aber nicht dieser Zustand ist, so wird damit nur, so wird damit die Sünden vergeben, wie sie auch damit mit der Gedenken Allahs vergeben werden. Ebenso, das Gehen zu Salat al-Jama'ah, ja, zum Gemeinschaftsgebet, ist eine Näherung zu Allah und eine Gehorsamkeit, für die man belohnt wird. Jedoch, wegen der Anstrengung, ja, wegen der Anstrengung ist das auch eine Pause. Verstanden jetzt? Yani, Ibn Rajab, rahimahullah, sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier in diesem Hadith die Buße, die Kafara und die Vergebung für eine Tat gesetzt hat, ist kein Argument für diejenigen, die sagen, dass die Buße auch die Stufen erhöht und nicht nur die Sünden löscht. Er sagt, warum? Er sagt, weil in diesen Taten vereinen sich zwei Sachen. Die eine Sache, zum Beispiel, wenn man Wudu macht, wenn es sehr kalt ist, ja, in den Zeiten, wo man das hasst, wo die Nafs das hasst. Erstens einmal, dass man den Wudu macht. Und das bekommt man dafür den Lohn und es erhöht die Stufen. Und andererseits ist das eine Art von Leid für die Nafs. Eine Art von Leid. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gesagt, sogar das Dorn oder der Stich, den er gestochen wird, vergibt ihm Allah damit Sünden? So ist das eine Art Leid, das auch die Sünden verbüßt. Oder dass man viel geht zum Masjid. Ja? Ist das auch eine Art Anstrengung und Leid für die Nafs? Ja? Das, was das gegen die Nafs ist. So vereinten sich hier auch die zwei Sachen, deswegen auch die zwei. Erhöhung und, der Stufen und Belohnung und was? Und Verbüßung der Sünden. Verstehen wir, inshallah? Na, al-Sabr al-Ta'a, barakallahu fik. Die Fragen nachher, inshallah, weil ich habe den Fenster zu und ich lese. Ja, ihr müsst das so verstehen, inshallah. Ich lese und im gleichen Augenblick übersetze ich euch. Okay? So, deswegen habe ich den Fenster zu und ich habe kein deutsches Buch vor mir. Ich habe ein arabisches Buch vor mir und ich lese im gleichen Augenblick durch übersetzen. Okay, barakallahu fik. Toi. Wo waren wir stehen geblieben? Da. Ebenso, dass, yani, dass man die Nafs im Masjid sperrt und lässt, um das Gebet zu erwarten, das nächste Gebet. Und dass man den Nafs von das, was sie gerne macht, fernhält. Von zum Beispiel, dass man rausgeht zu den Stellen, zu die, oder etwas macht, was die, wozu die Nufus, wozu die Nafs yani, sich neigt. Entweder für etwas von der Dunya zu erlangen oder um yani, etwas zu machen, was yani, den Nafs Freude bereitet, zum Beispiel spazieren gehen und so weiter. Oder ja, Spaß zu haben. So, wenn man aber die Nafs einsperrt im Masjid, um das nächste Gebet zu erwarten, so ist das was? So ist das schwer für die Nafs und schmerzvoll für die Nafs. So ist das auch ein Lohn und was? Und eine Kafara. Okay? Und das ist das, was der Bruder Abu Umar gerade erklärt hat. Das ist As-Sabru ala Ta'a. weil wir werden das inshallah auch erklären. Einmal, es gibt mehrere Arten von was? Von Sabr. Es ist, die Sabr ist nicht nur Sabr yani, wegen Leid und Prüfung. Nein, es gibt das Sabr ala ta'a und Sabr ala al-Masiyah. Genauso. Ja? Sabr, Geduld bei Gehorsamkeit und Geduld bei der Sünde. Oder für die Sünde. Okay? Das werden wir inshallah auch erklären. Das ist der Sabr, was? Die Geduld bei Gehorsamkeit. Dass man die Nafs erzieht und das tut, was die Nafs schmerzvoll ist oder was die Nafs nicht gefällt. Und somit ist das auch eine Art von Leid für die Nafs. Okay? Und dafür deswegen Erhöhung der Stufen und was? Und Verbüßung der Sünden. Okay. Und es kam im Hadith, dass jeder Schritt, den der Gehende zum Masjid macht, dass dieser Schritt ihm eine Stufe erhöht. Jede zwei Schritte, den der Gehende zum Masjid macht, ein Schritt erhöht ihm eine Stufe und der andere vergibt von ihm eine Sünde. Und das stärkt, was wir gesagt haben, sagt Ibn Rajab, rahimahullah. Und das, womit die Verbüßung der Sünden geschah, anders ist als das, womit die Stufen erhöht wurden. Ja, er sagt, dieser Hadith stärkt diese Meinung, dass hier zwei Sachen vereint wurden und dass die eine, womit die Stufen erhöht wurden, anders ist als die eine, okay, da ist einer, heißt der Kfir, kommt zuerst, ist er da? A'udhu Billah. Ja, ich weiß, dass er die Brüder privat anschreibt. Ach ja, einfach blocken, das ist ein Jahil. Und wenn er sich traut, soll er hier reinkommen und öffentlich diskutieren. Ja, derjenige, schreib ihm an, Achi, und sagen, dass ich sage, dass er ein Jahil ist. Dass er ein Jahil ist. Ja. Und wenn er sich traut, dann soll er hier reinkommen und öffentlich diskutieren. Gib den Block von ihm weg. Ja, soll er reinkommen nachher und dann werden wir schauen. Okay, aber er bleibt auf Rot, bis der Dars fertig ist. So, Wallahu a'lam. Und darauf, wenn man das nimmt, so vereinen sich in der einen Tat die Verbüßung der Sünden und die Erhöhung der Stufen von zwei Seiten. Okay? Und in jedem Fall wird diese Tat mit beiden Bezeichnungen bezeichnet oder beschrieben. So ist kein Widerspruch zwischen die Bezeichnung dieser Tat mit einer Buße und zwischen der Berichtung davon, dass es die Stufen, dass es den Lohn erhöht, vermehrt oder die Stufen erhöht. Und deswegen sagt der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die fünf Gebete und Jum'a zu Jum'a und Ramadan zu Ramadan sind für Bußen zwischen, für dem, was zwischen denen ist, solange die großen Sünden vermieden werden. Denn die Sperrung der Nefs, dass sie auf das achtet, ja, auf die Pflichten, ja, und dass sie das lässt, was ihre Neigung widerspricht, ja, und aufhält, und sie aufhalten von dem, oder fernhalten von dem, wozu sie neigt, ist das, was erfordert, dass die kleinen Sünden vergeben werden. Ebenso, Al-Shahada fi sabilillah, Ma'atiratum fi sabilillah, verbüßt die Sünden wegen dem, was von dem Schmerz passiert, und erhöht die Stufen wegen dem, was damit verbunden wurde, von den guten Taten mit einem Herzen und Körper. Und so wird ersichtlich, dass die guten Taten darin wird vereint, was einerseits die Erhöhung der Stufen erfordert und andererseits was die Verbüßung der Sünden. Und da ist kein Widerspruch und dies ist bestätigt in den kleinen Sünden zweifellos. Was aber die großen Sünden betrifft, so werden sie verbüßt mit der Shahada, mit der Märtyratum, neben der, den, der, den Lohn für den Shahid. Jedoch aber der Shahid, der Sünden hat, ist in der vierten Stufe von den Stufen der Shuhada. Okay? Der Shahid, der Sünden hat, ist in der vierten Stufe von Ash-Shuhada. So wurde das von Nabi sallallahu alaihi wasallam überliefert, von Hadith von Fudala ibn Ubayd, überliefert bei Imam Ahmad und At-Tirmidhi. Yani, die Shuhada sind alle nicht in der gleichen Stufe, sondern ist die, derjenige, der viele Sünden hatte, ist in der vierten Stufe der Shuhada. Wir hören inshallah hier auf. Und schauen wir mal kurz die Frage an, was vorher war. Okay. Ein Augenblick, inshallah. Da war oben eine Frage. Okay. Heißt das, dass jetzt die Krankheit eine Strafe ist? Es ist hier keine Strafe, es kann eine Strafe sein. Es kann eine Strafe sein, aber wenn man für eine Sache, im Beides ist Khair, im Beides ist Khair, weil wenn man für eine Sache in der Dunya, wie wir schon bereits erwähnt haben, wenn man für eine Sache in der Dunya bestraft wird, ist das weg. Dann wirst du nicht mehr dafür bestraft in der Akhir. Okay? So, ob du das jetzt als Strafe nennst oder eine Buße der Sünde, ist das die Konsequenz im Endeffekt was? Gleich. Okay? Oder es kann auch eine Prüfung sein, wo Allah dein Sabr prüft oder deine Standhaftigkeit prüft. Und in dem Fall verbüßt das auch die Sünde. So ist die Konsequenz im Endeffekt gleich. Wallahu ta'ala a'lam. Now. Takfir kommt zuerst, du wartest, bis wir fertig sind. Das ist von Adab. Inshallah. Ich werde dir die Möglichkeit geben, dass du redest. Okay? Aber mit Bedingungen, inshallah. Bei der Prüfung, wenn du die Prüfung erfolgreich abschließt, yani wenn du standhaft bleibst und dein Zauber bleibt und so weiter, dann erhöht das der Stufe. Okay? Ibn al-Qayyim rahimahullah hat zum Beispiel darüber gesprochen in Madarij al-Salikin und auch in Tariq al-Hijratain, was im Endeffekt eine Zusammenfassung ist von Madarij al-Salikin. Na. Und für euch, Barakallah. Abu Muhammad, bitte deine Frage. Achi, wenn du in Jahannam für eine Sünde bestraft wirst, dann ist diese Sünde weg, Achi. Dann ist diese Sünde weg. Okay? Dann hat sie dir Allah vergeben, indem er dich dafür bestraft hat. Dann ist sie weg. Du hast sie schon verbüßt. Verstehst du? Deswegen unterscheiden wir ja zwischen Verbüßung und Vergebung. Amin, ya Rab. Ob das auch zählt, meinst du? Ich fahre mit dem Fahrrad in die Moschee. Naam, Achi, du bekommst dann auch, wie die Gelehrten gesagt haben, bekommst du auch Lohn. Aber es ist natürlich, je nachdem, je mehr Anstrengung du hast, Yani der Gehende hat vielleicht mehr Anstrengung, deswegen bekommt er mehr Lohn. Okay? Als jemand zum Beispiel, der mit dem Auto fährt zum Beispiel. Der tritt auch auf die Bremse und so weiter. Na. Barakallahu fiik. Okay. Dann sagen wir zu diesem Satz, Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayka, jazakumullahu khairan.